Ja, ist es denn möglich? Sie hier in Venedig? Mein alter Kriegsfreund. Was machen Sie denn hier, mein verehrtes... Psst. Keine Namen, bitte. Ich lebe hier inkognito. Inkognito, so. Nun, Sie werden Ihre Gründe haben, Prinz. So darf ich Sie doch nennen. Ich will nur nicht hoffen, dass ich durch mein unvermutetes Auftauchen Ihre Pläne... Leben Sie wohl. Nein, nein. Bleiben Sie, mein lieber Graf. Ich freue mich, Sie wiederzusehen nach so langer Zeit. Sind Sie länger hier in Venedig? Ich wollte morgen abreisen. Haben Sie nicht Lust, noch ein wenig länger zu bleiben und mir Gesellschaft zu leisten? Sie können bei mir im Mooren wohnen. Nun, eigentlich hatte ich vor... Sagen Sie nicht nein, mein Lieber. Nur für ein paar Tage, bis meine Wechsel eingetroffen sind. Oder zwingen Sie wichtige Gründe, weiterzureisen? Nein. Nein, ich bin nur auf der Heimreise. Nun, was macht es für einen Unterschied, ob Sie dort ein paar Tage früher oder später ankommen? Zögern Sie nicht und bleiben Sie. Sie werden es nicht bereuen. Nun, ehrlich gesagt, ich hatte sogar selbst schon erwogen, meinen Aufenthalt hier ein wenig zu verlängern. Zumindest solange die Karnevalszeit andauert. Sehen Sie, Sie werden mir dankbar sein, dass ich Sie in dieser Absicht bestärke. Drehen Sie sich nicht um. Wir werden beobachtet. Beobachtet? Von wem? Lassen Sie sich nichts anmerken. Nun, Graf, wie ist es? Werden Sie mir die Freude machen und mir Gesellschaft leisten? Wenn Sie darauf bestehen. Wunderbar. Ich freue mich aufrichtig. Die Maske dort. Der Armenier. Kommen Sie, mein Lieber. Setzen wir unsere Masken auf und gehen wir zum Markusplatz. Ich folge Ihnen, wohin Sie wollen. Ihr gehabt. Die Ehemänner in Venedig sind gefährlich. Nicht, dass ich wüsste. Ich stehe mit keiner einzigen Dame hier in Verbindung. Kommen Sie, wir wollen uns auf diese Bank dort setzen. Vielleicht verwechselt man uns nur. Der Armenier kommt auf uns zu. 9 Uhr vorbei. Kommen Sie, man erwartet uns. Wünschen Sie sich Glück, Prinz. Um 9 Uhr. Ist er gestorben? Gestorben? Was ist Ihnen? Prinz, fühlen Sie sich nicht wohl? Wer ist gestorben? Kommen Sie, Prinz, wir wollen dem Mann nachgehen und eine Erklärung fordern. Er ist nicht mehr zu sehen, Prinz. Wie vom Erdboden verschwunden. Es ist doch lächerlich, dass ein Wahnsinniger die Ruhe eines Mannes mit 2 Worten erschüttern soll. Kommen Sie, wir gehen ins Hotel. Für heute wollen wir die Verfolgung aufgeben. Morgen können wir ja unsere Nachforschungen wieder aufnehmen, falls es Ihnen recht ist. Er geht mir nicht aus dem Kopf. Dieser Armenier. Was sollte diese seltsame Andeutung? Wünschen Sie sich Glück. Um 9 Uhr ist er gestorben. Wer ist gestorben? Und warum wünschen Sie sich Glück? Sie sollten nicht weiter darüber nachgrübeln. Vermutlich war es ein Scherz. Nein, ich bin sicher, dass es kein Scherz war. Ich muss ihn wieder treffen. Ich bitte Sie, Prinz, wir suchen heute schon den 6. Tag nach ihm. Geben Sie es auf. Ein letztes Mal lassen Sie es uns versuchen. Prinz, sehen Sie einmal nach links. Winkt uns da nicht Baron Florestan? Ja, er ist es, in der Tat. Er scheint eine Nachricht für Sie zu haben. Was haben Sie, Baron? Wollen Sie zu mir? Ein Brief. Ein Brief wurde im Hotel für Sie abgegeben. Wir vermuteten, dass es Eile hätte. Danke, Baron. Schwarz gesiegelt? Sonderbar. Haben Sie noch Befehle, Hoheit? Nein, danke für die Bemühung, Baron. Was haben Sie, Fred? Mein Cousin ist gestorben. Wann? Vorigen Donnerstag. Abends um 9 Uhr. Donnerstag? War das nicht der Tag, als... Ganz richtig. Donnerstag um 9 Uhr. Er hat es auf die Minute vorausgesagt. Merken Sie, dass es kein Scherz war. Aber wozu sollte er Ihnen Glück gewünscht haben? Mein Cousin war der Erbprinz meines Landes. Jetzt bin ich es. Wenn man von einem alten, kinderlosen Onkel absieht. Da! Was? Der Armenier. Er kommt direkt auf uns zu. Sie sind erkannt, gnädigster Herr. Wer sind Sie? Es tut nichts zur Sache. Eilen Sie nur in Ihr Hotel. Sie werden die Abgeordneten des Senats dort finden. Tragen Sie keine Bedenken, die Ehre anzunehmen, die man Ihnen erweisen will. Übrigens vergaß man Ihnen zu sagen, dass Ihre Wechsel angekommen sind. Leben Sie wohl! Halt! Warten Sie! Halt! Weg. Verschwunden. Oh Gott. Beruhigen Sie sich, Prinz. Wir finden ihn wieder. Halten Sie das für Zufall? Was? Dass der Armenier den Tod meines Cousins vorausgesagt hat. Ich zweifle nicht daran, dass es Zufall war. Graf, ich glaube, es gibt mehr Dinge im Himmel und auf der Erde, als wir in unseren Philosophien träumen. Dann glauben Sie also... Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Denken Sie daran, dass Sie dem Thron Ihres Landes nun einen Schritt näher stehen. Erinnern Sie mich nicht daran. Selbst wenn eine Krone für mich gewonnen wäre, wäre ich nicht in der Stimmung, mich darüber zu freuen. Dann lassen Sie uns am besten zum Mohren zurückgehen, um zu erfahren, ob der Armenier auch diesmal recht behalten hat. Ich meine, das erfahren wir noch früh genug. Außerdem fängt es an zu regnen. Kommen Sie. Dort ist ein Wirtshaus. Guten Abend, die Herren. Ist es gestattet? Bitte. Kaufen Sie noch? Nein, ich habe genug. Gut, dann spielen Sie aus. Tut mir leid, Senior, aber gegen diese Karte ist wohl nichts zu machen. Vielleicht doch. Wie gefällt Ihnen das hier? Das Blatt scheint sich zu wenden. Mein Herr, Sie bringen mir Glück. Ich hoffe, Sie bleiben noch ein Weilchen. Aber gerne. Vielleicht könnten wir jetzt hier weitermachen, ja? Und Sie, mein Herr, wenn ich Sie bitten darf, verlassen Sie diesen Tisch. Sie beeinflussen das Spiel. Der Herr bleibt. Allez vite, Monsieur, s'il vous plaît, darf ich bitten, oder? Ich werde Sie kommen sehen. Entschuldigen Sie, mein Herr, ich habe doch nur... Verschwinden Sie! Wollen Sie mir drohen? Lassen Sie sich nicht provozieren, Senor. Dieser Herr spielt sich nur auf. Ich warne Sie, entweder Sie verschwinden augenblicklich, Sie Bastard, oder... Diese Anrede will ich überhört haben, bester Mann. Ich habe Ihnen nichts getan, also haben Sie keinen Grund, mich zu beleidigen. Wen ich beleidige, ist meine Sache. Und Sie beleidige, weil ich Lust dazu habe, verstanden? Und jetzt verschwinden Sie, Sie Bastard, Sie Verdammter! Lassen Sie mich los! Hier werde ich doch zeigen! Lassen Sie mich auf der Stelle los! Ich hoffe, Sie haben begriffen, dass ich mir von Ihnen nichts gefallen lasse. Nehmen Sie sich in Acht, Prinz. Wir sind hier in Venedig. Gut. Für diesmal sind Sie Sieger. Aber ich warne Sie. Sie werden noch von mir hören. Warum haben Sie sich provozieren lassen, Prinz? Man wird sich jetzt auf Schritt und Tritt verfolgen. Sie sind verloren, gnädigster Herr, wenn Sie nicht sogleich die Stadt verlassen. Der Venezianer, den Sie mit Recht so übel behandelt haben, ist reich und von großem Ansehen. Es kostet ihn nur 50 Zechinen, Sie aus der Welt zu schaffen. Ich werde Sie nach Hause begleiten und vielleicht sollten wir zu Ihrer Sicherheit Wachtposten rufen. Vielen Dank, Senor. Aber ich glaube nicht, dass das nötig sein wird. Hören Sie auf ihn, Prinz. Heiliger Himmel, die Staatsinquisition. Mein Herr, ich habe Befehl, Sie mitzunehmen. Was fällt Ihnen ein? Hier ist die Order. Wie kommen Sie zu dieser Order? Ich darf Ihnen leider keine Fragen beantworten. Verbindet ihm die Augen. Was soll das? Ich protestiere! Protestieren können Sie später. Bloß jetzt, Marsch! Ich begleite Sie, Prinz. sind wir hier? Wir sind Abgeordnete der Inquisition. Und wir haben Ihren Fall zu behandeln. Ich verstehe nicht. Welchen Fall? Sie werden gleich verstehen. Man führe den Gefangenen vor. Erkennen Sie diesen Menschen für den Nämlichen, der Sie in dem Wirtshaus beleidigt hat? Ja, allerdings. Und dagegen habe ich mich zur Wehr gesetzt. Und Sie? Ist das dieselbe Person, die Sie heute Abend wollten ermorden lassen? Ja. Dann schlagt ihm den Kopf ab. Sind Sie mit dieser Genugtuung zufrieden? Prinz. Oh mein Gott. Gehen Sie nun. Man erwartet Sie bereits. Wie gut war es, dass Sie geschickt haben, Prinz. Es ist weit nach Mitternacht und wir wären sonst in großer Sorge um Sie gewesen. Geschickt hätte ich? Davon weiß ich nichts. Haben Sie vielleicht ohne mein Wissen diese Sorgfalt gebraucht, Graf? Nein, ich habe nichts dergleichen veranlasst. Woher hätte ich denn auch wissen sollen, was uns alles noch bevorsteht? Es muss aber mit Ihrem Wissen geschehen sein, Durchlauch, denn hier ist Ihre Repetieruhr, die Sie zur Sicherheit mitschickten. Tatsächlich. Meine Uhr ist weg. Und diese sieht genauso aus wie die meinige. Unfassbar. Wer brachte sie? Ein Unbekannter. Er hat sich sofort wieder entfernt. Das war der Armenier. Graf, was halten Sie davon? Dass wir zunächst einmal etwas Ruhe nötig haben. Ich schlage vor, wir gehen zu Bette. Morgen werden wir weitersehen. Gut. Also bis morgen. Ich schlage vor, wir machen dann eine Spazierfahrt zu Wasser in einer Gondel. Einverstanden, Prinz. Gute Nacht. Oh, das war ein guter Einfall, Prinz. Der Schlüssel. Was haben Sie, Prinz? Das ist doch nicht möglich. Kann man Ihnen helfen? Erst die Uhr, dann das. Was haben Sie denn, Prinz? Sprechen Sie doch. Ich vermisse den Schlüssel zu meiner kleinen Schatulle, in der ich wichtige Papiere verwahre. Der Schlüssel ist verschwunden. Finden Sie dafür eine Erklärung? Das muss nichts zu bedeuten haben, Prinz. Sicher. Normalerweise wäre ich der Erste, der das auch glaubt. Aber in letzter Zeit häuften sich die merkwürdigen Begebenheiten. Wieso? Seit etlichen Tagen vermisse ich einen Jäger. Einen freundlichen Burschen, der mir viele Jahre redlich gedient und mein ganzes Vertrauen besessen hat. Ob er verunglückt, entführt oder entlaufen ist, weiß niemand zu sagen. Das Einzige, was seinen Kameraden auffällig war, ist, dass er in letzter Zeit oft schwermütig wirkte und dass er Umgang mit den Brüdern des Minoritenklosters in der Judäa pflegte. Alle Nachforschungen nach ihm jedenfalls blieben vergeblich. Es ist mir leid um den Menschen, denn er ist für mich kaum zu ersetzen. Sie suchen also noch immer einen Ersatz für ihn? Nein, nein, ich habe schon einen anderen gefunden. Ich wurde nur eben wieder an ihn erinnert. Er war das Erste, was mir abhanden kam. Zuerst er, dann die Uhr und jetzt der Schlüssel. Ich glaube, Sie vermuten Zusammenhänge, wo gar keine sind. Gar nicht sein können. Also werden Sie mir nur nicht schwermütig. Das fehlte gerade noch. Sehen Sie nur, das scheint ein Jahrmarkt zu sein. Wollen wir nicht an Land? Ja, Sie haben recht. Lassen Sie uns unter Menschen gehen. Vielleicht komme ich dann auf andere Gedanken. Gondoliere, avanti! Sì, sì, signore. Grazie, Gondoliere. Hier, für Sie. Grazie, Signore. Mille grazie. Sehen Sie nur, wie Sie spielen und tanzen. Ich glaube, die Anführerin winkt uns. Gehen wir hinüber. Sie scheint eine Königin vorstellen zu wollen. Jedenfalls trägt sie eine Krone. Jetzt setzt sie sie ab und kommt auf uns zu. Das galt Ihnen, Prinz. Sie hat Ihnen Ihre Krone zu Füßen gelegt. Was soll dieses Gaukelspiel? Ich mag das nicht. Vielleicht ist das Mädchen eine Wahrsagerin. Vielleicht werden Sie demnächst wirklich König sein. Sie wissen, dass ich kein Vergnügen habe, daran zu denken. Herr, gib dem Bartholder von deinem Reich. Du wirst dir Gebet brauchen. Hier. Nimm das für die Madonna. Vielen Dank. Menschen, kauft Lose! Nehmt euer Los! Nehmt euer Schicksal selbst in die Hand! Wagt euer Glück! Menschen, kauft Lose! Menschen, kauft euer Los! Nun, mein Herr, wie ist es? Ein Los? Ein Gewinn? Gib her! Nun, was ist? Willst du mir keins geben? Ja, zu Diensten, der Herr! Greifen Sie zu, holen Sie sich Ihr Glück, ziehen Sie sich das Los Ihrer Wahl. Bitte sehr, der Herr. Nun, der Herr, haben Sie etwas gewonnen? Ja, es scheint so. Zeigen Sie her, der Herr. Jawohl, Sie haben gewonnen. Hier, bitte, diese Tabatiere, nehmen Sie sie, sie gehört Ihnen. Danke. Ja, und öffnen Sie sie. Vielleicht liegt Ihr Glück drin. Oh, Himmel. Was ist das? Ein Schlüssel. Der Schlüssel zu meiner Schatulle. Sind Sie sicher, dass es der nämliche ist? Lose! Ich erkenne ihn an einem Zeichen, Lose. Das ich selbst eingeritzt habe, um ihn von seinesgleichen zu unterscheiden. Lose. Sehen Sie hier diese Kerbe? Ja. Es ist in der Tat sonderbar. Ich muss den Armenier aufsuchen und Aufklärung von ihm haben. In Armenien? Glauben Sie denn, dass er etwas mit der Sache zu tun hat? Warum nicht? Ich habe seit Tagen das Gefühl, eine höhere Gewalt verfolgt mich. Ein unsichtbares Wesen, dem ich nicht entfliehen kann, bewacht all meine Schritte. Verzeihung, mein Herr, hörte ich richtig? Sprachen Sie von einem unsichtbaren Wesen? Darf ich daraus schließen, dass Sie es mit Geistern zu tun haben? Nein, ich habe lediglich auf rätselhafte Weise einen Schlüssel, den ich verloren glaubte, wiedergefunden. Verzeihen Sie, wenn auch ich mich einmische, mein Herr. Vermuten Sie, dass Ihr verloren geglaubter Schlüssel in fremden Händen gewesen sein könnte? Ja, ich vermute es. Vermuten Sie auch in welchen? Nein. Raten Sie auch niemand? Ich hatte freilich einen Gedanken. Ein Geist! Er denkt an einen Geist! Würden Sie die Person erkennen, wenn Sie sie vor sich sehen? Ohne Zweifel. Ich verwirre das ganze Geisterreich in seine Schranken! Das nenne ich kühn, Monsieur Abbé. Vielleicht wollen Sie es für den Anfang einmal nur mit einem Geist versuchen. Top! Wenn Sie es auf sich nehmen wollen, einen herbeizuschaffen. Das will ich, wenn diese Damen und Herren uns werden verlassen haben. Warum das? Ein herzhafter Geist fürchtet sich vor keiner lustigen Gesellschaft. Ich stehe aber nicht für den Ausgang. Lassen Sie Ihren Geist endlich kommen, aber warnen Sie ihn, dass es hier spitzige Klingen gibt. Das mögen Sie als dann halten, wie Sie wollen, wenn Sie nachher noch Lust dazu haben. Wenn Sie also, meine Herrschaften, Dinge erleben wollen, die Sie sich selbst in Ihren fantastischsten Träumen nicht vorstellen können, dann bitte ich, mir zu folgen. Wohin dürfen gehen? Ja, wir werden Sie erfahren. Kommen Sie! Kommen Sie! Kommen Sie nicht mit! Kommen Sie doch, meine Herren! Ja, ja, wir kommen! Haben Sie sich diesen russischen Offizier dort einmal näher angesehen? Nein. Warum? dieser durchdringende Blick. Als ob er einen mit seinen Augen durchbohren wollte. Ich wette, er beobachtet uns. Ich bitte Sie, meine Herrschaften, um Ihre Aufmerksamkeit. Gnädiger Herr, sehen Sie in diesen Spiegel. Ist dies die Person, die Sie verdächtigen? Oh. Was haben Sie gesehen? Den Armenier. War das dieselbe Person, die Sie meinen? Die nämliche. Hätten Sie Lust, uns weiter Wort zu halten? Es ist keine Sache, die man nur zum Scherz betreibt, gnädigster Herr. Sie haben hier einen Mann vor sich, der vor Ungeduld brennt, in dieser wichtigen Materie es zu einer Überzeugung zu bringen. Ich würde denjenigen als meinen Wohltäter, als meinen Freund umarmen, der meine letzten Zweifel zerstreute. Wollen Sie sich dieses große Verdienst um mich erwerben? Was verlangen Sie von mir? Für jetzt nur eine Probe Ihrer Kunst. Eine Totenbeschwörung! Man zeige uns eine Erscheinung! Ja, lassen Sie mich eine Erscheinung sehen. Ich schätze Sie über alles, gnädigster Prinz. Eine geheime Gewalt in Ihrem Angesichte, die Sie selbst noch nicht kennen, hat mich beim ersten Anblick an Sie gebunden. Sie sind mächtiger, als Sie selbst es wissen. Sie haben unumschränkt über meine ganze Gewalt zu gebieten, aber... Also, lassen Sie mich eine Erscheinung sehen. Aber ich muss gewiss sein, dass Sie diese Forderung nicht aus Neugierde an mich machen. Wenngleich die unsichtbaren Kräfte mir einigermaßen zu Willen sind, so ist es unter der heiligen Bedingung, dass ich die heiligen Geheimnisse nicht profaniere, dass ich meine Gewalt nicht missbrauche. Meine Absichten sind die reinsten. Ich will Wahrheit. Bravo! Der Wahrheit kann sich niemand entziehen. Ihr Prinz ist ein edler Mann. Ich beklage, dass er sich mit einem Betrüger einlässt. Es wird darauf ankommen, Mylord, wie er sich aus dem Handel zieht. Jetzt macht der Kerl sich kostbar. Er wird seine Kunst nicht auskramen, solange er kein Geld klingen hört. Wollen wir nicht eine Kollekte machen und ihn damit in Versuchung führen? Ich bin's zufrieden. Haben Sie die Güte, verehrte Anwesende, einen kleinen Beweis unserer Erkenntlichkeit anzutreten, damit dieser Magier uns eine Probe seiner Kunst sehen lasse. Wie ist es mit Ihnen, mein Herr? Ich bin sehr interessiert an einer Erscheinung. Nehmen Sie von mir diese Banknote. 100 Zechinen. Sie sind sehr großzügig, mein Herr. Wir Russen lieben es, großzügig zu sein, mein Herr. Von mir nehmen Sie bitte diesen Ring. Bitte sehr, mein Herr. Ich danke Ihnen, meine Herrschaften. Meine Herren und Gönner, diese Großmut beschämt mich. Es scheint, dass Sie mich verkennen. Aber ich gebe Ihrem Verlangen nach. Ihr Wunsch soll erfüllt werden. Was dieses Geld betrifft, so werden Sie mir erlauben, dass ich es in dem nächsten Benediktinerkloster für milde Stiftungen niederlege. Ihren Ring aber, Prinz, behalte ich als ein unschätzbares Denkmal, das mich an den würdigsten Menschen erinnern soll. Er ist dennoch ein Schurke. Er wird auch das Geld behalten. Verlassen Sie sich drauf. Glauben Sie, ihr führt uns in das Licht? Das glaube ich ganz sicher. Sehen Sie nur, wie starr sein Gesicht auf einmal wird. Mm-hmm. verlangen Sie zu sehen? Am besten gleich einen großen Mann. Fordern Sie den Papst Ganganelli. Ich darf keinen zitieren, der die Weihung erfahren hat. Das ist schade. Vielleicht hätten wir von ihm erfahren, an welcher Krankheit er gestorben ist. Ich wünsche, den Marquis von Lannoy zu sehen. Der Marquis von Lannoy war ein französischer Brigadier im vorigen Kriege und mein vertrautester Freund. In der Schlacht von Hastingbeck empfing er eine tödliche Wunde. Man trug ihn nach meinem Zelte, wo er bald darauf in meinen Armen starb. Als er schon mit dem Tode rang, winkte er mich noch zu sich. Prinz, fing er an, ich werde mein Vaterland nicht wiedersehen. Erfahren Sie also ein Geheimnis, wozu niemand als ich den Schlüssel hat. In einem Kloster auf der flandrischen Grenze lebt eine, hier verschied er. Die Hand des Todes zertrennte den Faden seiner Rede. Ich möchte ihn hier haben und die Fortsetzung hören. Ich erkläre Sie für einen zweiten Salomo, wenn Sie diese Aufgabe lösen. Und das war alles, was der Sterbende Ihnen zu hinterlassen hatte? Alles. Taten Sie keine weiteren Nachfragen deswegen in seinem Vaterlande? Sie waren alle vergebens. Der Marquis von Lannoy hatte untadelhaft gelebt. Er starb mit Reue über die Ausschweifungen seiner Jugend. Tragen Sie irgendetwa ein Andenken von ihm bei sich? Ja, ein Miniaturbildnis des Marquis in Emaille. Hier, sehen Sie. Ich verlange es nicht zu wissen. Sie sollen den Verstorbenen sehen. Viel versprochen, viel versprochen. Er wagt viel, der Gönner. Meine Herren und Gönner, ich bitte Sie jetzt, sich für ein Weilchen in den Nebenpavillon zu begeben. Ich rufe Sie, wenn die Vorbereitungen getroffen sind. Jetzt warten wir schon weit über eine Stunde. Ich glaube, man hat uns vergessen. Oder der Scharlatan ist über alle Berge. Geduld, Graf. Die Vorbereitungen, die getroffen werden, brauchen ihre Zeit. Ja, wozu denn Vorbereitungen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Geister, wenn sie sich erst einmal haben rufen lassen, große Umstände machen. Wo sind eigentlich die anderen abgeblieben? Sie werden noch ein wenig an die frische Luft gegangen sein. Und der russische Offizier will, glaube ich, geladene Pistolen beschaffen. Wozu Pistolen? Er meint wohl, es drohe uns eine geheime Gefahr. Da mag er wohl recht haben, aber ob geladene Pistolen das richtige Mittel meine sind, um Geister... Meine Herren, große Dinge gehen um uns vor, meine Herren. Wissen Sie, dass man in dem Saal da drüben sämtliche Fenster ausgehängt und ringsherum an allen vier Wänden die Dielen herausgehoben hat? Nur in der Mitte des Raums gibt es noch einen richtigen Fußboden. Wozu soll das denn gut sein? Ja, es scheint alles zur Beschwörungszeremonie zu gehören. In der Mitte des Raums ist mit einer Kohle ein weiter Kreis beschrieben worden. Und mitten in dem Kreis steht ein Altar. Ach. Der ist mit einem schwarzen Tuch behangen und darauf liegen eine aufgeschlagene chaldäische Bibel, ein silbernes Kruzifix und ein Totenkopf. Und was ist mit ihm, mit dem Beschwörer? Er ist entkleidet, hat nur um die Lenden ein weißes Tuch geschlagen und trägt ein Amulett um den Hals. Der Raum ist mit nichts als einer Spirituslampe beleuchtet. Und bevor ich mich zurückziehen musste, hörte ich noch, wie Befehl gegeben wurde, sämtliche Feuer im Haus zu löschen. Dafür musste ein Gefäß mit glühenden Kohlen herangeschafft werden. Können Sie sich vorstellen, Prinz, was mit diesen Prozeduren bewirkt werden soll? Vielleicht werden wir es bald erfahren. Haben Sie noch mehr gesehen, Milord? Bedauerlicherweise nein. Denn während ich da draußen stand und mich auf die Zehen stellte, um besser beobachten zu können, muss ich wohl eine ungeschickte Bewegung gemacht haben. Es entstand ein... Sie können froh sein. Mein Gott. Dass Sie nicht entdeckt worden sind. Es hätte schlimm für Sie ausgehen können. Wo kommen Sie denn so plötzlich her? Ich habe für Sie Pistolen besorgt. Zur Sicherheit. Nehmen Sie. Sie sind geladen. Da kommt ja unser Freund. Sehen Sie, er trägt nicht einmal Schuhe. Seine Füße sind nackt. Meine Herrschaften, die Vorbereitungen sind abgeschlossen. Es tut mir leid, dass ich Sie so lange habe warten lassen. Bevor wir den magischen Raum betreten, muss ich jedem Einzelnen von Ihnen das Ehrenwort abnehmen, dass Sie strengstes Stillschweigen bewahren werden über alles, was Sie heute zu sehen und zu hören bekommen werden. Außerdem muss ich Sie bitten, sich vor dem Eingang Ihrer Oberbekleidung zu entledigen und Ihre Schuhe auszuziehen. Und nun folgen Sie mir bitte. Warum schließt man uns denn hier ein? Keine Aufregung, meine Herrschaften. Es geschieht nur zu Ihrer Sicherheit. Bitte bewahren Sie äußerste Ruhe. Und folgen Sie nur meinen Anweisungen. Was tut er? Er sammelt sich. Aber er bewegt die Lippen. Vielleicht spricht er die Beschwörungsformel. Der Rauch. Ich ersticke fast. Beherrschen Sie sich doch etwas, mein Lord. Und nun... Meine Herrschaften, fassen Sie sich alle bei den Händen. Wenn sich die Erscheinung unter uns zeigen wird, richten Sie keine Fragen an sie. Das würde die Zeremonie stören. Das Amulett hängt an Menschenhaar. Still doch. Degen. Kreuzen Sie die Klingen einen Zoll über meinem Kopf und bewegen Sie sich nicht, bis die Zeremonie zu Ende ist. Meine Haare. Whoa. Marquis von Lanois. Marquis von Lanois. Marquis von Lanois. Über dem Kamin, an der Wand, seht! Eine weiße Gestalt, bleich und blutend, schrecklich. Wer ruft mich? Dein Freund. Dein Freund. Der dein Andenken ehret und für deine Seele betet. Was verlangt er? Dein Bekenntnis will er zu Ende hören, dass du in dieser Welt angefangen und nicht beschlossen hast. In einem Kloster auf der flandrischen... Er ist unter uns. Wer? Wer? Habe ich nicht gerufen? Dich nicht! Dich nicht! Eine zweite Erscheinung. Möchte wissen, wo die auf einmal herkommt. Wer ruft mich? Geben Sie mir Ihre Pistole, gnädiger Herr! Schnell! Was wollen Sie? Wollen Sie auf einen Geist schießen? Die Kugel ist an ihm abgeprallt. Das war zu erwarten. Eine Erscheinung kann man nicht töten. Hilfe! Ich werde ohnmächtig! Ich glaube, er ist in Ohnmacht gefallen. Wer, der Magier? So scheint es. Ich werde der Erscheinung meinen Degen zu schmecken geben. Sie machen sich nur Unannehmlichkeiten, Mylord. Vorsicht! Au! Mein Arm ist gelähmt. Ich kann ihn nicht bewegen. Und dieser Rauch ist unerträglich geworden. Ich kann fast nichts mehr sehen. Wer ruft mich? Ja! Jetzt erkenne ich dich hinter den Rauchschwaden. Du bist es. Du bist mein alter Freund Lanois. Wo kommst du jetzt her? Wo ist die andere Erscheinung geblieben? Verschwunden, aber seien Sie still, es wird spannend. Ja. Die Ewigkeit ist stumm. Frage mich aus dem vergangenen Leben. Wer lebt in dem Kloster, das du mir vor deinem Tod bezeichnet hast? Meine Tochter. Wie? Du bist Vater gewesen? Weh mir, dass ich es zu wenig war. Bist du nicht glücklich, Lanois? Gott hat gerichtet. Kann ich dir auf dieser Welt noch einen Dienst erweisen? Keinen, als an dich selbst zu denken. Wie muss ich das? In Rom wirst du es erfahren. Dieser Rauch. Kann man nicht die Fenster öffnen? Ich Es ist schon Tag. Wo ist die Erscheinung? Verschwunden, spurlos verschwunden. Wo bin ich? Unter Freunden, mein Freund. Taschenspieler, du wirst keinen Geist mehr rufen. Sie? Graf, sehen Sie einmal unauffällig dort hinüber. Zu dem russischen Offizier. Das ist der... Der Armenier. Sie haben ihn also auch erkannt. Kommen Sie, wir wollen... So, da haben wir ja die ganze saubere Gesellschaft beisammen. Im Namen der Regierung, ihr seid alle verhaftet. Einen Augenblick bitte, Herr Gendarm. Kann ich Sie für einen Moment unter vier Augen sprechen? Bitte. Dieses Flüstern will mir gar nicht gefallen. Der Mann war mir von Anfang an nicht geheuer. Wer weiß, was er gegen uns vorbringt. Warten wir's ab. Den da binden und nicht aus den Augen lassen. Und Sie, ja, meine Herren, vergeben Sie mir, dass ich Sie mit diesem Betrüger vermengen konnte. Ich will nicht fragen, wer Sie sind, aber der Herr versicherte mir, dass ich Männer von Ehre vor mir habe. Dieser Bursche da ist allerdings überreif. Wir haben schon 7 Monate auf ihn gelauert. Verzeihen Sie, aber Sie sollten diesen armen Mann laufen lassen. Mit seiner Angst hat er sein Vergehen mehrfach abgebüßt. Gnädigster Herr, wissen Sie auch, wer der Mensch ist, für den Sie sich so großmütig verwenden? Der Betrug, den er Ihnen zu spielen gedachte, ist sein geringstes Verbrechen. Wir haben seine Helfershelfer. Sie sagen abscheuliche Dinge von ihm aus. Er mag sich noch glücklich preisen, wenn er mit der Galeere davon kommt. Was haben diese Leute denn getan? Sie waren seine Spießgesellen, denn für seine Betrügereien brauchte er Mitarbeiter und Helfer. Sie werden sich alle zu verantworten haben. Ich bitte, mich zu entschuldigen. Wir müssen noch das Haus durchsuchen und Sie werden vermutlich den Wunsch haben, Ihre Garderobe zu vervollständigen. Sie entschuldigen, meine Herren. Er hat recht. Wir stehen noch in Unterbekleidung hier. Dann wollen wir unsere Kleider holen. Wo ist eigentlich der Armenier? Verschwunden. Wahrscheinlich hat er Grund, uns aus dem Weg zu gehen. Warum sollte er? Immerhin hat er uns aus einer unangenehmen Lage befreit. Trotzdem, der Mann ist mir nicht geheuer. Herr Gendarm. Zu Diensten, gnädiger Herr. Ist die Hausdurchsuchung beendet? In diesem Augenblick, gnädiger Herr. Und Ergebnisse? Ich weiß nicht, verstehen Sie mich bitte nicht falsch, aber ich glaube nicht, dass ich befugt bin, Ihnen... Sie haben uns aus den Händen eines Betrügers gerettet, mein Freund. Uns, ohne uns zu kennen, Gerechtigkeit widerfahren lassen, das verdient Anerkennung. Hier, nehmen Sie dies und sagen Sie uns, was Sie wissen. Vielen Dank, untertänigsten Dank. Ja, dann will ich Ihnen zeigen, was wir gefunden haben, wenn Sie mir bitte folgen wollen. Sehr gern. Bitte nach Ihnen. Nachdem meine Männer den Altar weggeräumt und die Dielen darunter weggebrochen hatten, entdeckten wir hier ein geräumiges Gewölbe, worin ein Mensch gemächlich aufrecht sitzen kann. Das Gewölbe kann man durch eine Tür betreten, zu der eine schmale Kellertreppe führt. In dem Gewölbe fanden wir nun eine Elektrisiermaschine. Ach. Diese steht mit dem Altar und dem darauf befestigten Kruzifix in Verbindung. Dieser Fensterladen hier ist, wie Sie sehen, dieser Fensterladen, der dem Kamine genau gegenüber liegt, ist durchbrochen und mit einem Schieber versehen worden. Diese Öffnung war, wie wir feststellten, zu dem Zweck angebracht, um eine magische Laterne darin einzupassen. Mithilfe dieser Laterne ist dann wohl die verlangte Erscheinung auf die Wand über dem Kamin projiziert worden. Übrigens, auf dem Dachboden und im Keller fanden wir verschiedene Trommeln, woran große bleierne Kugeln an Schnüren befestigt war. Damit hat man wahrscheinlich die Donnergeräusche erzeugt. Was meinen Sie? Sehr wahrscheinlich, Milord. Als wir die Kleider des Magiers durchsuchten, fanden wir in einem Etui verschiedene Pulver. Außerdem fanden wir Phosphor in einer gläsernen Flasche, einen Ring, der wir sogleich als einen magnetischen erkannten, weil er an einem stählernen Knopf hängen blieb, einen Judenbart, Schminke, einen Dolch sowie eine Pistole. Diese hier, ein besonderes Stück. Ist sie geladen? Das werden wir gleich wissen. Achtung, ich schieße in den Kamin. Was ist das? Ist das nicht unsere erste Erscheinung? Mein Bein! Noch nicht zur Ruhe gekommen, armer Geist. Geh heim zu deinem Grabe. Du hast geschienen, was du nicht warst. Jetzt wirst du sein, was du schienst. Jesus Maria, ich bin verwundet. Hilfe, helft mir doch, bitte. Verbindet ihn. Einen Sanitäter her, aber schnell. Wer bist du? Und was für ein böser Dämon musste dich hier hinführen? Ich bin nichts als ein armer, barfüßer Mönch. Ein fremder Herr hat mir eine Zechine dafür geboten, Dass du eine Formel hersagen solltest. Und warum hast du dich dann nicht gleich wieder davon gemacht? Er wollte mir ein Zeichen geben, wann ich fortfahren sollte. Aber das Zeichen blieb aus. Und als ich hinaussteigen wollte, war die Leiter weggezogen. Oh, mein Bein! Mein Bein! Wie heißt denn die Formel, die er dir eingelernt hat? Er ist ohnmächtig. Erlauben Sie, dass wir ihn hinausschaffen? Ja, und sorgt, dass er mit Sorgfalt gepflegt werde. Tragt ihn hinaus. Vielleicht erfahren wir aber etwas anderes. Und zwar von Ihnen, Gendarm. Wenn ich Ihnen dienen kann? Wenn Sie unsere Dankbarkeit vollkommen machen wollen, dann entdecken Sie uns, wer der Unbekannte war, den es nur ein paar Worte kostete, um unsere Freiheit zu erwirken. Wen meinen Sie, gnädiger Herr? Nun, mein Freund, den Herrn in russischer Uniform, meine ich, der Sie vorhin beiseite zog, Ihnen sogar etwas Schriftliches vorwies und mit Ihnen flüsterte, worauf Sie uns offensichtlich sogleich freigaben. Ach, Sie kennen den Herrn also nicht. War er nicht von Ihrer Gesellschaft? Nein, und aus sehr wichtigen Ursachen wünschte ich, näher mit ihm bekannt zu werden. Näher kenne ich ihn auch nicht. Sein Name ist mir unbekannt. Und gesehen habe ich ihn heute zum ersten Mal in meinem Leben. Wie? Und in so kurzer Zeit? Durch ein paar Worte? Konnte er so viel über Sie vermögen, dass Sie ihn selbst und auch uns alle für unschuldig erklärten? Allerdings. Durch ein einziges Wort. Und dieses war? Ich gestehe, dass ich es wissen möchte. Dieser Unbekannte, gnädigster Herrn, Sie sind zu großmütig gegen mich gewesen, um Ihnen länger ein Geheimnis daraus zu machen. Dieser Unbekannte war ein Offizier der Staatsinquisition. Der Staatsinquisition? Nicht anders, gnädigster Herr. Davon überzeugte mich das Papier, das er mir vorzeigte. Dieser Mensch, sagten Sie? Das ist doch nicht möglich. Ich will Ihnen noch mehr sagen, gnädigster Herr. Eben dieser war es, auf dessen Denunziation ich hierher geschickt worden bin, den Geisterbeschwörer zu verhaften. Nun, da hätten wir es ja heraus. Weshalb der arme Teufel von Beschwörer so erschrocken zusammenfuhr, als er diesem Russen näher ins Gesicht sah. Er erkannte ihn für einen Spion. Und darum war er so betroffen und stürzte zu seinen Füßen. Nimmermehr. Dieser Mensch ist alles, was er sein will und alles, was der Augenblick will, dass er sein soll. Was er wirklich ist, hat noch kein Sterblicher erfahren. Sahen Sie den Magier zusammensinken, als er ihm die Worte ins Ohr gab? Du wirst keinen Geist mehr rufen? Dahinter ist mehr. Dass man von etwas Menschlichem so zu erschrecken pflegt, soll mich niemand glauben machen. Darüber wird uns wohl nur der Magier selbst unterweisen können. Ob uns wohl dieser Herr Gelegenheit verschaffen würde, mit seinem Gefangenen zu sprechen? Sehr wohl, gnädiger Herr. Ich werde es zu veranlassen wissen. Wenn sich die Herren morgen früh, kurz nach Sonnenaufgang, am Nebeneingang des Gefängnisses am Markusplatz einfinden wollen, Sie werden dann Gelegenheit haben, eine Unterredung mit dem Delinquenten zu haben.